was ist mit mir? Kenn sowas nicht, warum kribbelt's hier? Normalerweise fühle ich nix nicht mit dir. In meine dunkle Seele kommt jetzt Licht ins Spiel. Ich hab was gemacht, was ich lange nicht hab. Ich glaub, als du da warst, da hab ich gelacht. Lang nicht gemacht und es hat erst geschmerzt. Aber als ich's getan hab, da war es das wert. Ich glaube, das war sowas wie Schicksal. Ich wäre nicht mehr da, wärst du nicht da. Die Menschen, Idioten und Wichser, doch du hast gezeigt, dass es auch gute gibt, ja. Es wurde mir alles zu viel, doch du bringst mich runter, du bist mein Ventil. Ich weiß nicht, was gerade so mit mir passiert, doch ich glaube, du killst diesen Dämon in mir. Stell ich mir die Frage, womit hab ich das verdient? Ich scheiß auf alles, steig ins Auto, fahr.